aber jemand gut drauf heute. Ja, ich bin fantastisch drauf. Komm. Hey. Keine Scheiß, komm. Nicht mit. So sarkastisch fange ich nicht an, Chef. Ernsthaft. Oh, jetzt kommen seine ekelhaften Trinkgeräusche. Zieht er sich dann ein stilles Wasser rein? Komm, fang an, die Scheiße ist hier. Was ist los mit dir, Stefan? Du veränderst dich. Du hast gerade schickes Wasser. Du hast gerade gefreestyle. Ey, ich trinke nicht immer schnelles Wasser. Stefan, du hast gerade gefreestyle-rappt. Du hast Salz, Pfeffer, Salz gerappt. Nein, ich habe Käse, Rasera gerappt. Rappen, es ist eine feine Linie zwischen Rappen und Schlaganfall. Und du bist definitiv eher auf der Schlaganfallseite. When I was just a little boy. Das ist kein Rappen. I asked the mother, what will I be? Können Sie bitte die Bühne verlassen? Will I be pretty? Entschuldigung, will I be rich? Das ist brandschutztechnisch ganz schwierig. Können Sie bitte die Flasche weglegen? Können Sie bitte von dem Mikrofon weggehen? Entschuldigen Sie, Herr Dietze. Sarah. Das ist eine Comedy-Show. Sarah. Hier ist kein Publikum. Tut mir leid. Sarah. Können Sie bitte... Ups. Wie lustig wäre es, wenn man vom stillen Wasser betrunken wird. Wenn manche Leute einfach von stillem Wasser einfach sehr laut werden. Ich liebe stilles Wasser. Wenn stilles Wasser den gleichen Effekt hätte wie sehr viel Alkohol. Wenn man einfach so eine große Wolwig in der Hand hat und Leute, die eine große Wolwig in der Hand hat, haben, würden so Familien vorbeigehen, ach, das sind Assis wieder. Mhm. Die einfach so eine große, weil beim Arzt, wenn man in diesen Behältern steht, wo man was Wasser sich rausmacht und dann macht, ja. Dann hat man ein stilles Wasser, wo man sagen würde, ach, seht euch die an. Vor allem ist es so ein Konzept, dass diese Becher bei diesen Wasserspendern einfach nicht wasserdicht sind? Nee, ich glaube, die Idee ist, dass du nicht mehr trinkst. Es sei denn, du musst den neuen Becher nehmen dann. Weil ich sag mal so, wenn ich die Aufgabe bekomme, designe Becher für so einen Wasserspender, ist mein erster Gedanke, pass auf, die sollen wasserdicht sein. Und ich finde es interessant, dass sich ein Design durchgesetzt hat, das schlicht nicht wasserdicht ist. Ich glaube nicht, dass sich das Design durchgesetzt hat, sondern die Idee, dass man halt nur einmal daraus trinkt und dann muss man den Becher wegschmeißen. Du meinst so wie bei Super Mario, diese Plattform, auf die man springt, aber dann lösen die sich langsam auf und man muss schnell wieder weiterspringen. Genau. Wie bei Super Mario. Du findest für alles die beste Super Mario-Analogie, oder? Ja. Okay. Herzlich willkommen zu Das Podcast UFO mit Stefan T. und Florentin W. Herzlich willkommen und hallo in unserer neuen Sendung. Und heute sind wir bei 1, 2, 5, meine 1, Damen 2, und 5 Herren. 5 FM. Das ist 10 durch 8. Quersumme 8. Wer nochmal eine Quersumme 8-Folge hören will, der kann sich auf Folge 53 freuen, auf Folge 35 und auf Folge 8. Und 44. Und die 44. Und heute, wir haben ein Achtel der 1000. Freust du dich auch schon so auf die Folge 1000 wie ich? Wen haben wir in Folge 1000 zu Gast? Noel Gallagher. Ich, Christopher Nolan. Und Nolan Gallagher. Weißt du noch, dass wir bei der, kurz direkt mal mit einem Insider, wo wir alle direkt mega unrelatable werden, direkt, dass wir bei der Einspielerschleife vom Neo-Magazin am Ende Christopher Nolan angefragt haben, damit er am Ende sagt, zu kompliziert. Ja. Hat nicht funktioniert. Hat nicht funktioniert. Aber Christopher Nolan, Nolan Gallagher und Gallagher irgendwas. Und dann macht man einen so einen großen Kreis von 10 Leuten. John Gallagher Jr. gibt's noch, Junior, den von Newsroom und 10 Cloverfield Lane. Ich habe Ahnung von Filmen. James Cameron. Cameron Diaz. Diaz González. Diaz González Iñárritu. Die berühmte Soap-Schauspielerin. Wir lieben mexikanische Soaps. Man hat halt so Kettenleute, die halt versuchen, die Kette. Und die gehen dann wieder um in, keine Ahnung, Diaz Liza. Und dann kannst du halt Liza Minnelli. Ja. Kylie Minnelli Logue. Logan Paul. Aber das sind doch diese. Paul Dano. Oh, Dano! Smudo! Herzlich willkommen! Hier ist Smudo! Hey, Dano Smudo! Nee. Aber das ist ja so ein berühmtes Spiel in Foren, ne? Wenn man in Foren, gibt's ja immer in diesen lustigen Ecken, gibt's dann immer Spiele. Dieses Wort, wo man halt ein zusammengesetztes Wort nehmen muss. Und dass der andere muss ein Wort finden, was mit dem Wort anfängt, womit der andere aufgehört hat. Ich war noch nie, also das sind für mich wirklich die absoluten Versager, die in einem Forum sind und das sich fachspezifisch orientiert und die dann noch sagen, nee, ich will nicht über Karpfen reden in diesem Karpfenforum, sondern ich will einfach so mit den Leuten chatten. Ja. In der albernen Spiele-Ecke, in der Off-Topic-Ecke. Der Quassel-Thread. Vor allem, du bist einen Klick entfernt von einem cooleren Quassel-Thread oder einem cooleren Spiel. Oder du redest mit deiner Frau, die 3 Meter neben dir liegt. Tot. Weil du die Woche lang nicht mehr geguckt hast, ob sie noch lebt. Das stimmt, das muss man ab und zu machen, ja. Oh Mann! 1, 2, 5, heute das Thema. Quersumme 8 hatten wir schon. Weißt du, was mir neulich klar aufgefallen ist? Wir sind ein UFO. Wir können, wenn wir wollen, einfach zum nächsten Thema fliegen. Das stimmt. Das machen wir viel zu selten. Total, wir bleiben immer so irgendwie, weil wir die Folge füllen wollen, so wie Star Trek. Wir bleiben viel zu lange auf einem Planeten, wo man sagt, ich hab's verstanden. Ich glaube, Star Trek nicht das Problem, viel zu lange an einem Ort zu sein. Die Leute hier reden durch die Nase und hören durch die Stirn, ich hab's gecheckt, aber alle so, oh nein, wir müssen da die Prämisse noch weiter auskleiden und so. Nervt mich persönlich. Fahr zum nächsten Planeten, genau, schmeiß die Motoren an und flieg zum nächsten Thema. Flieg zum nächsten Planeten. Das können wir auch machen. Wohin willst du? Volle Kraft voraus in Richtung Ausstieg, in Fahrtrichtung. Hawaii. Stefan will nach Hawaii. Wollen wir nach Hawaii fliegen? Hast du von diesem Raketentest mitbekommen? Nein. Ich habe jetzt gerade Hawaii, das habe ich einfach nur so gesagt, aber da ist ja wirklich was passiert. Kurz, wir haben auch eine neue Rubrik, wo wir zu spät über Themen reden, die irgendwann mal aktuell waren. Ja. Late to the party. Tropical Island. Late to the party. Wir haben zu viele Rubriken. Ja. Aber da gab es ja diesen Test, der kein Test war. Also da kam es ja dann zu dem, hast du mitbekommen? Es wurde gesagt, Achtung, gleich schlägt dir ein nuklearer Sprengsatz ein, bei uns, ein Sprengkörper. Bitte, das ist keine Übung, bitte, wir wissen auch nicht mehr, was sie tun sollen, sie werden eh alle sterben. Und dann stand überall, this is not a drill, this is not a drill. Alle haben das Smartphone bekommen. Genau, und dann wollte der Präsident von oder der Vorsitzende, der Bürgermeister von Hawaii halt, ja. Der wollte halt sagen, das ist irgendwie gerade ein Fehler. Diese Meldung wurde versehentlich rausgeschickt. Aber wollte das twittern, aber sein Handy war leer. Deswegen konnte er es auch nicht twittern. Niemand konnte es mit twittern. Laut gerufen. Und dann, nach einer halben Stunde wurde gesagt, oh, sorry, es war nur ein Test. Aber alle Hawaiianer und Urlauber, die da waren, waren sich für eine halbe Stunde sicher, dass sie gleich sterben werden. Mega gut. Hast du es nicht mitbekommen? Nee. Mega. Aber was macht man in der Zeit? Ja, du kannst ja nichts machen. Viele sind in den Keller gegangen. Ja, viel Erfolg. Das finde ich bei dem Simpsons-Film so toll, wo die Armageddon steht bevor. Und die aus der Kirche gehen in die Bar und die aus der Bar gehen in die Kirche. Toll. Wahnsinn, ganz, oder? Ganz, die sind total clever. Feiner Humor. Witty. Ganz feiner Humor. Nee, und das fand ich total lustig. Das ist einfach. Und überall stand auch explizit, this is not a drill. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Yeah. Was doof ist, wenn es ein Drill ist. Nee, habe ich gar nicht mitbekommen. Ich dachte jetzt, dieses SpaceX-Ding von das Elon Musk. Mhm. Aber Henry Maske. Maski. Maskenata. Maskenata. Maskenata. Wie viele Ohrwürmer schaffen wir es in dieser Folge zu machen? Du hast vorhin schon Wonderwall runtergeschreddert hier am Piano. Ich habe immer einen Ohrwurm von, bin ich einmal in der Woche einen Ohrwurm, ich weiß nicht, wo der kommt, von Patrick Nuo. dieser Song. Warte, wie heißt der? Jetzt fällt er mir nicht ein, natürlich. Hört? Nee, der mit dem Wochennamen. Warte mal. Patrick Nuo. Ich weiß auch nicht mal, der Name ist so. Wie heißt der nochmal, dieser Song, den ich. Jede Woche fällt er mir ein. 5 days, once in a lifetime, 5 nights. GEMA. Achtung! GEMA! Living on a GEMA! Ich versuche einfach nur möglichst viele Ohrwürmer unterzubringen. Ein kann man sagen, ein nie veröffentlichter Sketch bei Gute Arbeit Originals. Den wir jetzt vorspielen werden. Okay. Ja, hallo, schönen guten Tag. Freut mich, dass Sie da sind. Schön, dass Sie sich beworben haben für den Mission Impossible Soundtrack. Genau. Wir freuen uns wahnsinnig. Also die Arbeitsproben, die Sie eingeschickt haben, haben uns sehr gut gefallen. Mhm. Wir suchen halt nach der tollen Agenten, einem tollen Agententheme und einfach eine spannende Musik. Mhm. Und wir freuen uns auf das, was Sie mitgebracht haben. Genau. Stellen Sie einfach vor. Also für mich natürlich im Vordergrund steht natürlich beim Agent die Geheimhaltung. Ne? Also es ist eine Geheimhaltung. Wir haben ja auch in dem Plot angelegt, diese zwei Identitäten des Charakters. Ja. Und ich habe einfach versucht, das so ein bisschen in der Musik darzustellen. Ne? Fantastisch. Einfach, es ist eine Heimlichkeit. Es ist eine Heimlichkeit, die spannungsgeladen ist. Ne? Also es ist eine Heimlichkeit, die auf was hinzielt. Ne? Deswegen, es ist jetzt noch relativ roh. Ja, kein Problem. Ich kann es jetzt einfach mal vorstellen. Also wir haben am Anfang natürlich so ein bisschen, auch um in die Szene reinzugehen, haben wir dieses Wow. So, einfach richtig, um schon mal das super. Setting. Man kann sich genau vorstellen, da schleicht jemand irgendwie um die Ecke. Vielleicht so diese Special Gadgets, die sie ja betont haben, die ihnen wichtig sind irgendwie. Vielleicht irgendwie wir sind aber nicht so sehr James Bond. Wir sind auch nicht James Bourne. Wir sind auch nicht John Wick. Wir sind halt. Was war Mission Impossible noch? Ethan Hunt. Ethan Hunt? Der hat im Prinzip die Fähigkeiten von James Bond, Jason Bourne, Aber er ist halt noch ein bisschen anders. Gut, die Figur ist vielleicht nicht so super, aber die Musik ist geil. Die Musik ist geil. Ja, mega. Und ich dachte, jetzt ist natürlich die Frage, wie geht man da weiter? Und ich kann mir ein bisschen vorspielen, wie es weitergeht. Und es ist dum, dum, dum. Verstehen Sie einfach, dass man so ein bisschen die Spannung damit reinnimmt? Und wie bitte? Können Sie es vielleicht nochmal? Ja, also genau. Fing super an mit dem. Genau, es ist einfach, es ist relativ simpel von den Akkorden. Mega gut. Richtig. Danke. Wie bitte? Nächster. Okay. Und ist auch visuell der Gag teilweise, weil man dann erschreckt die ganze Zeit. Ja, natürlich. Bei jedem Dalle muss man halt auch zusammenzucken, die Leute sich vorstellen. Aber es ist aus dem Alltag gegriffen. Es ist Comedy von Relatable. Das wollten Leute wollten von uns. Ey, ohne Scheiß, man kann ja mal sagen, wir haben vor, die große gute Arbeit Originals Podcast-UFO-Folge zu machen. Der große Crossover, um einfach mal das Ende zu sprechen, um die Dirty Details hinter den Kulissen zu erzählen. Alles klar. Okay. Hey! Oh, Scheiße. Florentin! Ah, danke. Hey, wach auf jetzt! Oh, danke. Oh, ey, du hast mir gerade das Leben gerettet. Du hast mir zweimal kräftig gegen den Ober angeschlagen. Du hast mir das Leben gerettet, Alter. Ich habe zwei blaue Flecke wegen dir. Ich glaube, du hast mir das Leben gerettet. Alter, dankeschön. Ja, gern. Ich weiß gar nicht, wie ich das wieder gut machen kann. Ey, du musst echt aufpassen. Ey, du hast gesagt, Hilfe, fuck, was soll ich machen? Hilfe, Hilfe. Und hast mir zweimal gegen den Arm geschlagen. Und dann ging's wieder. Und 113 gewählt. Aus Versehen. Man weiß nicht, warum. Fühlst du dich sicher? Nein. Gegenwart ist im Ernst. Fühlst du dich sicher? Nee. Glaubst du, ich könnte in der Katastrophe mich um dich kümmern? Nein. Um dich sorgen, dich verteidigen? Nee. Muss ich nicht lange drüber nachdenken. Aber fühlst du dich sicher? Ich habe mal eine erste Hilfe. Also erstmal müsste man sich eigentlich vor jedem sicher fühlen, weil man alle, die Leute, die über 18 sind, einen Führerschein haben, haben mal einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Natürlich. Wow. Eigentlich müsstest du ja die Ahnung haben, aber ich fühle mich nicht sicher neben dir, weil du mit Sicherheit nicht. Weiß ich, dass man Staying Alive summen muss während der Herzrhythmusmassage, weil es lustig ist und glaube ich, weil die BPM-Anzahl mit dem Herzschlag übereinstimmt. Aber das Wichtigste ist, dass du einfach, sobald jemanden die Hand abgehackt bekommt, einfach Staying Alive singen, einfach komplett durch den ganzen Prozess, auch während dem Anruf beim Notruf, einfach um alle Leute so ein bisschen zu beruhigen. Was ich nämlich aufzulockern. Weiß, bei Amputationen. Nicht einfach in Eiswasser schmeißen. Den Fehler machen ganz viele. Eis, Eis, Baby. Genau, das ist der Song. Das ist der Song für Amputation. Das ist wichtig. Ich habe euch eine Playlist zusammengestellt. Spotify 112 Playlist. Eis, Eis, Baby, Staying Alive. Ja. Und Born to be Alive. Ganz wichtig. Nicht einfach in Eiswasser werfen. Den abgetrennten Finger, sondern in einen Beutel. Und den Beutel in Eiswasser, aber auch nicht nur in Eis, sondern in Eiswasser. Weil Eis an sich ist zu kalt. Der wird dem Finger kalt. Und dann kann man den nicht mehr amputieren, deportieren. Was sagt man? Amputieren. Reportieren? Nee, wenn man ihn dann wieder ranschweißt. Amputieren. Nee, dranputieren. Dranputieren. Bin mir nicht sicher. Dranlöten. Das ist echt ein Problem. Mir wurde halt andauernd, also es wird halt diesen Erste-Hilfe-Kurs ein bisschen strange. Ich musste auch in die Nachbarstadt fahren und so. Und dann war das irgendwie so ein Keller und man hat sich gefragt, ist hier der Erste-Hilfe-Kurs? Und dann hat so eine besoffene Frau irgendwie, die im Flur saß, gesagt, dann musst du runtergehen. Dann bin ich runtergegangen und dann war unten in der Erste-Hilfe-Kurs in so einem kellerartigen Gewölbe. Und dann weiß ich noch, da waren sehr viele Schüler auch und einer ging es schlecht die ganze Zeit. Es gibt immer, das hat man häufig. This is not a drill. Gehörte sie zum Teil? Dachte ich auch. Ist sie Teil des Programms hier? Nee, sie war einfach eine Besucherin, der es schlecht ging. Und musste sie sich erbrechen, auch als wir draußen waren. Und der Erste-Helfer Panik. Was macht man jetzt? Stay alive! Stay alive! Dum, dum, dum, dum, fuck! Ich kenn's nur in der Theorie. Was macht man jetzt? Ja, dann hat er uns an ihr erklärt, was man macht, wenn jemand Kreislaufprobleme hat und jemand sich erbricht. Nämlich Schokoriegel geben, ein Glas Wasser geben. Und ich weiß, was man macht, wenn es einem schlecht geht im Erste-Hilfe-Kurs. Ich weiß nicht, was man macht, wenn man einen Kopf verliert oder einen Arm verliert. Erstmal Schokoriegel geben. Ich glaube, das ist auch bei Unfallopfern erstmal gut. Erstmal ein Snickers, da hat noch nie geschadet. Einfach mal Kreislauf wieder auf Vorderwand bringen. Ja, und mir wird häufig, das habe ich in Erinnerung, es wird häufig gesagt, einfach Ruhe behalten. Einfach Ruhe behalten. Ja, chill. Chill out. Es wurde mir so häufig gesagt, dass ich einfach mal erstmal die Ruhe bewahren muss, dass ich mich einfach wahrscheinlich beim Unfall erstmal hinlege. Erstmal WhatsApp aufmachen. Erstmal Ruhe bewahren. Die haben lustige Sticker. Erstmal da ein bisschen was swipen. Notfall, Fragezeichen, Ruhe bewahren. Erstmal runterkommen. Entspann dich, Mann. Komm mal runter. Ah! Komm mal runter. Entspann dich. Muss mein Kopf brennen? Muss mein Kopf in Flammen sein? Relax, Alter. Ich habe eine Playlist. Ein bisschen Reggae einfach. Mach's ein bisschen an. Ein bisschen runterkommen. Alles okay. Überhaupt kein Problem. Ein bisschen Reggae. Ich habe einen von den beiden Reggae-Songs angemacht. Das stimmt. Gibt's ja das Video, habe ich gestern gesehen, wo Uma Thurman, komischer. Uma Thurman hat einen Unfall gehabt, weil Quentin Tarantino beim Dreh von Kill Bill sie dazu gezwungen hat, in einem Wagen zu fahren. Genau, also kein Stunt-Double? Nee. Bei dir hat ja Death Proof gedreht. Nicht überlebt. Nee, das Stunt-Double von Uma Thurman in Kill Bill ist ja in Death Proof. Deswegen konnte die es nicht machen, weil die einen eigenen Film gedreht hat. Weil die zu gut wurde als Stunt-Double. Leider. Deswegen sollte man Stunt-Double nie gut genug werden. Auf keinen Fall. Und dann haben die gesagt, Uma, mach das mal bitte selber jetzt, fahr bitte selber den Wagen. Sie hat sich aber schon beschwert, weil der Wagen war wohl nicht ganz in Ordnung. Aber im Nachhinein war wohl doch in Ordnung. Und dann hat sie einen Unfall gebaut dann tatsächlich. Und da habe ich unter dem Video gelesen, dass das auch ganz, das ist nicht so toll anzusehen. Und dann hat der Ersthelfer vor Ort, wo auch nicht richtig gehandelt. Da stand drunter, man soll nicht den Kopf anfassen. Mhm. Also Schokoriegel ins Maul drücken, aber dabei nicht den Kopf verrücken. Weil das Genick kann gebrochen sein. Ja, und natürlich immer das Katana entfernen, auch das ist ganz wichtig. Das was? Das Katana, das ist, also nennt man das Schwert der Samurai, das verwendet wurde, zum Beispiel in Kill Bill, in vielen Szenen. katana-forum.de, schaut mal vorbei. Irgendwie, ich habe noch nicht so viele User. Und schau mal bei eBay, der Powerseller für Katana. Ja, übrigens vielen Dank an den User, der den Filmfehler-Forum-Eintrag gefunden hat von Florentin. Das fand ich ganz toll. Da kann man auch gucken, was Florentin noch so geschrieben hat. Ja. Habe ich aber tatsächlich noch nicht gemacht. Es ist immer schön zu sehen, dass wenn man, sage ich mal, auch mal einen kleinen den Vorhang des Showbusiness lupft und einen kleinen Einblick in die Privatsphäre, dass die Leute sofort aufreißen und gnadenlos alles runterziehen. Die Leute laufen auf die Bühne und halten den Vorhang hoch und gucken rein, was da noch so ist. Ja. Wow, der gibt eine Schwäche zu, dann bohren wir doch genau da rein, weil wir mögen, was er macht. Das ist doch genau das Richtige. Naja. Dafür habe ich in letzter Folge gesagt, am Ende, dass man bitte nicht in Aktien investieren sollte mehr. Und danach hat jemand geschrieben, danach ist der Dow Jones massiv eingebrochen auf so ein Allzeittief. Holy shit. Nicht schlecht. Ja. Aber so funktionieren Aktien ja auch, wenn jetzt alle sagen, na, nee? Nee, es ist ja schon so ein Gefühlsding, ist ja schon so ein Meinungsding. Aber wir wissen es nicht. Wir wissen es doch nicht. Es ist Klima. Es ist so ein bisschen, ja, VW fühlt sich gerade nicht so richtig an. Aktie geht in den Keller. Ja. Willst du mal ein Thema fliegen? Oh ja. Okay, wohin willst du fliegen? Stefans Privatleben. Nein. Come on! Ich verliere so ein bisschen den Kontakt zu dir. Was ist los bei dir? Was treibst du so? Du schickst mir nur noch GIFs auf Telegram irgendwie. Sticker. Ja, unsere Kommunikation wurde nur noch von Gags und Memes ersetzt. Und ich kenne dich nur noch als Meme-Lord Stefan, aber gar nicht mehr, was dahinter steckt. Was ist der Mensch, der dahinter steckt? Vor allem, du hast halt wieder getwittert. Du hast heute wieder schön Gags rausgehauen bei Twitter, ganz toll. Ich bin jetzt wieder auf dem Markt, ich habe mich jetzt erholt nach dem Comedy-Trauma, das Folge 118 war. Und seitdem bin ich wieder an Bord. Ich habe noch jetzt ein anderes Projekt. Anders als du habe ich noch einen Job. Ach, cool. Ja, bin gut untergekommen, cooler Job, cooles Projekt, schön, mal ein bisschen was anderes. Ja. Nicht mal diese Comedy-Scheiße, nicht mal auch ein bisschen seriös arbeiten. Ja. Aber das Schlimme ist, dass irgendwann Leuten auffällt, dass man das nicht kann. Mhm. Das ist ein Problem. Du bist jetzt bei dieser Versicherung, ne? Ja, ja, ja. Und wie läuft das? Nee, ist gut. Also ich habe den Bereich M bis L. Mhm. Okay. Und ja, ich sag mal so, also da ist eigentlich nur gerade Familie Müller, aber das ändern wir. Mhm. Also da arbeiten wir dran, dass es ein bisschen mehr werden vielleicht. Und ja, also wir geben verschiedene Angebote, zum Beispiel ja, Erdbebenversicherung, Tsunamiversicherung, genau. Und da muss man halt Leute anrufen und sagen, hey, wollen Sie das? Die meisten Leute legen schimpfend auf. Ja, und das ist halt mein Job. Ist halt schon anstrengend so, aber ich sag mal, Bezahlung ist okay. Mhm. Und die Mittagspause gibt eine Kantine, hatten wir sonst nicht. Das ist cool. Also ich komme gut durch. Hast du schon mal bei so Amazon-Sachen eine Versicherung abgeschlossen? Nee. Weil wenn man was bestellt, kann man manchmal irgendwie so, ich glaube, das orientiert sich einfach am Preis. Dass man irgendwie, man kauft sich einen Mixer für 50 Euro und dann sagen sie, können sie für 1,50 Euro eine Versicherung. Das ist statt 2 Jahren Garantie 20 Jahre man Garantie. Man ist geneigt, drauf zu klicken, so, weil das so billig ist. Aber das ist so abstrakt. Was das bedeutet. Ich habe in meinem Leben noch nie irgendwas zurückgeschickt oder irgendeine Versicherung eingefordert, irgendwie sowas. Deswegen mache ich das nicht. Nee. Es ist schon interessant. Vor allem ist es auch interessant, dass man je nach Browser mehr bezahlen muss. Also wenn ich mit einem Mac auf Amazon gehe, mit Safari, sind die Preise höher häufig. Kleiner Tipp an unsere Sparfüchse da draußen. Einen kleinen Lifehack, den ich letztens zugesteckt habe. Ja, wenn du mit einem alten Röhrenbildschirm reingehen, dann bezahlst du nichts. Und zwar, Amazon setzt automatisch Produkte runter, die du in deinem Warenkorb hast, aber nicht kaufst. Also, alle den Lamborghini. Lamboletti. Schön für 2,5 Millionen in den Warenkorb. Bis er noch 10 Euro kostet. Und zufällig bekommt man eine Woche später, oh, der wurde runtergesetzt von 2,5 auf 2,49999 Millionen. Und du, jetzt aber. Und man kann die anrufen, wenn man gesehen hat, dass der Preis sich von dem Verschicken vom Kauf bis zum Verschicken noch geändert hat, billiger geworden ist, kann man denen schreiben, dann sagen die, ja, weißt du was? Ja, scheiß drauf. Wir haben so viel Geld, Alter. Komm mal, weißt du, hier hast du noch einen Zehner oben drauf und einen Einkaufsgutschein oben. Übrigens, du hast massive Kritik geerntet für deinen Briefbetrugs-Scam. Ich weiß. Scam, aber auch irgendwie nicht. Manche haben gesagt, es funktioniert, manche haben gesagt, es funktioniert nicht. Ja, es ist so ein halbes Loophole. Es ist so ein bisschen, man weiß nicht genau. In der Theorie ist es geil. In der Praxis ist es zu 50% geil. Einer hat den Brief wieder selber zurückbekommen, wo ich mir denke, ich glaube, du hast die Adresse falsch aufgeschrieben, weil, also wenn du den Brief selber zurückbekommen hast. Stefans Betrug war, dass man als Absender die eigentliche Adresse auf den Brief schreibt und als eigentliche Adresse irgendwie Mordor, kann man dann einen kleinen Gag machen. Und dann, wenn der Brief nicht zustellbar ist, wird er automatisch zum Absender zurückgeschickt, der aber eigentlich der echte Adressat ist. Der dann sagt so, sag mal, glauben Sie, wir machen seit 200 Jahren Post und noch nie hat jemand diesen scheiß Gag rausbekommen? Sie zahlen jetzt mal schön. Ja. Und dann stehst du da und ich weiß gar nicht, von wem der Brief ist. Apropos Post, müssen wir aber das große Thema Nachbarn nehmen Pakete ansprechen. Ja. Ich weiß nicht, ob du das häufiger erlebst. Bei mir ist es ganz schlimm, weil ich nie zu Hause bin einfach. Gut, du bist jetzt häufiger zu Hause, also auffällig häufig zu Hause. Aber ich bin nicht so oft zu Hause und deswegen landen meine Briefe immer bei Nachbarn und so ein Kram. Und man sollte als Nachbar, da gibt es ein paar unwritten Laws, ein paar ungeschriebene Gesetze der Gesellschaft, die man einhalten sollte. Ja, Punkt 1, die Tür nicht aufmachen. Ich bin nicht zu Hause. Ist Regel Nummer 1. Die Tür klingelt und ich habe nicht vor einer Stunde etwas zu essen bestellt. Ich bin nicht zu Hause. Mein Licht ist an, die Dusche läuft, Musik läuft. Ich bin nicht zu Hause. Als Nachbar, das ist nochmal Regel Nummer 1. Genau, offensichtlich ist niemand da. Aber ich habe gestern, das ist Regel Nummer 2, ich habe gestern dann mein Nachbar einen Brief von Amazon bekommen und er hat gesagt, er hat es genommen und hat gesagt, das war sehr klein. Hast mir gegeben. Und dann habe ich gesagt, okay. Und dann dachte ich mir, kommentiere nicht, was ich bekomme. Das ist auch so ein bisschen so eine Diskretionssache. Ja. Jetzt hast du es ausgepackt, hast du reingeguckt. Vor allem, warum kommentierst du das, was ich bestelle? Das hat ja nichts zu tun. Das ist auch so ein Ding. Das ist schrecklich. Ich habe aber jetzt auch das Beste rausgefunden, was es gibt, und zwar Packstationen. Ich habe endlich die Packstation. Und es ist so geil, weil du fühlst dich wie in so einer 90er-Jahre-Kids-Show, wo du vor dieser großen Wand stehst mit ganz vielen Fächern und du tippst. Und wenn dann, du die richtige Zahl eingibst. Ja, denn vor allem, also Packstation ist, dass man sich nicht nach Hause irgendwas bestellt, sondern zu einer Packstation. Und das ist einfach. Was meistens für Drogen benutzt wird. Und das ist ein großer Roboter. Umschlagsplatz für Drogen. Wo einfach ganz viele Klappen sind und wo das Paket in eine Klappe kommt und du hast den Code für die richtige Klappe. Und es ist wirklich so wie bei Tabaluga TV, dass du dich erstmal durch so eine U-Bahn kämpfen musst und da auf die Fliesen steigen musst, die nicht voller Kotze sind. Du hast schon mal so ein bisschen, du bist im Tabaluga-Fieber. Und dann kommst du an diesem Terminal an. Du musst Snake spielen, kommst am Terminal an und kriegst dann auch noch von Ed Tabaluga, kriegst du noch den geheimen Code auf dein Handy. Und dann tippst du den ein und dann ist der allergeilste Moment der Packstation. Woo! Du weißt nicht, welche Klappe aufgeht. Du stehst vor dieser riesigen Wand, Klappen und wirklich wie in so einem Film, wo geht eine Klappe auf, so klonk. Ja. Und plötzlich, du weißt genau, Crash-Zoom auf diese Klappe und du weißt genau, geil, da muss ich hin. Ja. Und das ist so cool, weil du weißt nicht, wo es ist und es ist so ein bisschen geheimagentenmäßig, so jemand hat für dich ein Päckchen abgeliefert und du gehst da hin und dann dieser Moment, dieses Piep, Piep, Piep, Piep, Klack. Und du weißt, ist rechts, links, oben, unten. So cool. Ist richtig cool. So cool einfach. Und dann kommt jemand angelaufen, ein Obdachloser nimmt dein Paket raus, macht die Klappe zu und rennt weg. Und du, ja, nein. Und dann kannst du nichts mehr machen. Hast du verloren. Du kannst tatsächlich auch von da, und das ist auch ein Lifehack, wollte ich mal sagen, du kannst von da auch Pakete verschicken. Ja. Du musst nicht zur Post gehen mehr. Ja. Anstehen, forget it. Ja. Schön einfach, weil da ist ein Barcode-Ding, hältst du dein Paket dran, dann macht's piep, dann geht eine Klappe irgendwo auf und legst es da rein. Wo hast du den Barcode her? Hm? Wo hast du den Barcode her? Der ist auf dem Paket drauf. Aber du verschickst es doch selbst. Ja. Yeah. Wo kriegst du denn den Barcode her? Wenn du auf Retour klickst bei Amazon, kriegst du einen Barcode. Ach so. Und dann musst du ausdrucken, oder was? Ja. Ich hab keinen Drucker. Stimmt, wenn du musst es dann eigentlich auch noch zur Post geben. Dann musst du das Paket in den Drucker stecken. Ja. Das ist ja Quatsch. Probier's aus. Ja, vom Podcast-UFO getestet. Er ist einfach geil. Ich bin mittlerweile auch so, ich schätze, welche Klappe es ist. Mhm. Und ich sag mal so, von zwei Klappen lag ich zweimal falsch. Aber ich werde besser. Ich denke mir, na, wo ist es? Wie groß ist die Chance so? Relativ niedrig. Relativ gering, ne? Ja. So ein bisschen wie dieses, ich weiß nicht, ob du schon mal bei der Bundeswehr warst. Nee. Aber ich war auf der Gamescom am Stand der Bundeswehr. Und ich dachte mir so, ich will Supersoldat werden. Und anscheinend, wofür die Bundeswehr primär zuständig ist, ist eine große leuchtende Wand zu installieren mit ganz vielen Buttons und sobald ein Button aufleuchtet, musst du drauf dotzen. Ja. Und dann stehe ich davor, schweißgebadet mit meinem Slushy in der linken Hand. Ja. Irgendwie hast alle Punkte irgendwie getroffen, dann ISIS ist jetzt tot. Ja, und dann ISIS ist jetzt tot, du hast genug Reaktionen gehabt. Und dann dotzt man da so drauf rum und denkt sich, gut, aber bereite mich das für auf Afghanistan vor. Stell dir mal vor, du bist sehr gut, dann gibt es ja auch immer diese Rekordlisten. Und wenn du sehr gut den Tagesrekord brichst und so, dann irgendwer, so ein Officer neben dir steht plötzlich, verdammt, der war echt gut. Ja. Die können wir echt bei uns gebrauchen. Komm, dann sprechen sie dich an und dann werben die sich an. Ja, und du kriegst und du bist direkt General. Ja. Also das ist immer toll, aber das erinnert mich so ein bisschen an diese Packstation-Ding, dass du so ganz viele Klappen hast und du musst sofort da sein. Sobald die Klappe aufgeht, musst du da sein. Ja. Nee, finde ich nicht schlecht, ist eine gute Sache. Packstationen gibt es aber nicht so viele leider. Es gibt nicht so viele Packstationen. Es gibt große und dann gibt es auch die kleinen. Es gibt so ein bisschen die Independent-Packstationen, die auch teilweise so auf Innenhöfen von irgendwie so Forschungsinstituten, man lernt die Stadt kennen. Wirklich so kleine Sachen. Stimmt, bei Unis und Schulen häufig. Und es ist teilweise so ein bisschen wie so ein Fantasy-Roman. So das heilige Schwert wurde in vier Teile zerbrochen, überall übers Königreich verstreut. Und so ist es auch so. Du bestellst drei Dosen Jalapenos. Und jede Dose kommt an eine andere Packstation. Und dann musst du sich auf die Quest machen. Du musst losziehen in die weite Welt mit einem Holzschwert und dann kämpfst du gegen irgendwelche Leute und dann musst du irgendwie einen Dungeon runter und du musst diese alle drei Sachen sammeln. Die reale Welt, ja. Und am Ende hast du drei Dosen Jalapenos und denkst dir, geil, das war richtig teuer. Manchmal ist die Welt wie so ein Online-Rollenspiel, finde ich. Du kriegst dann immer, wenn du eine Sache willst, heute habe ich zum Beispiel, wollte ich bei einer Website was eröffnen und dann musste ich meinen Personalausweis haben. Dann ist der Personalausweis, den habe ich woanders vergessen, musste ich da hinfahren, den holen. Dann habe ich den gehabt. Sidequest. Dann Sidequest. Ja. Dann habe ich den gehabt. Dann war der abgelaufen. Jetzt muss ich zum Amt gehen und mir einen neuen Personalausweis holen. Oder du zahlst Geld, DLC. Bitte? Oder du kaufst dir den. Im Online-Shop sozusagen. Den Personalausweis? Ja. Kann man sich einen Personalausweis kaufen? Ich meine, jetzt in der Videospiel-Metapher. Ach so. Sorry. Mach gerne weiter. Ich meine, ich darf mittlerweile nicht mehr so viel über mein bürokratisches Privatleben sagen, weil mich immer mehr Nachrichten ereilen, so, hey, du musst dich wirklich um deine Steuern kümmern. Hey, du musst dich wirklich um deine Versicherung kümmern. So, also meine Mutter wird abgelöst durch alle. So, also vorher hatte ich eine Mutter, jetzt habe ich potenziell 7 Milliarden Mütter, die alle schreiben so, hey, du musst noch das zur Post bringen und so. Vielen Dank, Leute, dass ihr euch mich kümmert, aber ich krieg das schon alleine nicht hin, okay? Also macht euch keine Sorgen, das läuft schon. Macht euch keine Sorgen. Immer mittlerweile so ein Anwalt neben uns ist, der die ganze Zeit mit dem Kopf schüttelt. Ja, ja, klar. Die ganze Zeit diese Geste, diese Kopfabgeste macht. Diese, ja, ja. Was hat einfach die Fresse? So, als ob man sich am Hals kratzen würde. Lass so seitlich, so. Ja, das ist so. Man weiß es nicht genau. Warum sollen wir uns am Hals? Wie so ein Hund. Ey, die können sich massiv schnell am Hals kratzen, ne? Also Hunde und Katzen, die haben manchmal dieses ganz schnelle Pfote an Backe, wo man sich fragt, ist das denn effizient? Was wollen die damit erreichen? Weil wenn sie sich kratzen wollen, ist es nicht effizienter, einfach nur kurz? Oder haben die Katzen so scharfe Krallen, dass es besser ist, weil die so spitz sind, dass sie den Fleck gar nicht erreichen? Die haben halt im Verhältnis zum Körper so lange Gliedmaßen, die sich nicht so gut biegen lassen. Also holen sie aus, Schwung meinst du? Naja, und die müssen halt, das ist so, wie wenn du mit einer 1 Meter langen Gabel essen müsstest. So, verstehst du? Dann musst du immer so ganz weit rumnöseln. So. Und dann hast du halt so ein Ding. Aber ich könnte mir nicht vorstellen, ein Tier zu sein, das ich nicht an jeder Körperstelle kratzen kann. Du kannst nicht an jeder Körperstelle kratzen. Kannst du dich, nein. Natürlich. Hinten Schulterblatt kannst du dich nicht klar kratzen. Okay, zeig mir jetzt, wie du dich im Schulterblatt kratzt. So von hinten. So. Du kommst an Stellen nicht. Du kommst an gewisse Stellen nicht. Alles, wo ich oben nicht hinkomme. Gibt es einen Rückenkratzer? Challenge, ich komme an jede Körperstelle, komme ich hin. Gib mir ein Edding und ich male mich einmal komplett an. Nicht in schwarz, das wäre rassistisch. Aber ich male mich an. In blau. So, da male ich mich an. Schlumpf. Überall. Ja, ist nicht die Schauspielerin in dem James-Bond-Film, die sich ganz golden angemalt hat, gestorben? Naja, weil sie sich ganz golden angemalt hat? Naja. Das ist ein Urban Myth? Das ist ein Urban Myth, ja. Ja, wirklich? Ja. Ich meine, die ist gestorben, weil eine Stelle am Körper nicht mehr atmen konnte. Und dann habe ich gedacht, was? Der Mund vielleicht? Man weiß es nicht genau. Und dann Wikipedia hat direkt geschrieben, nein, nicht der Mund. Ach, ja, ja. Seufz. Die Haut atmet ja auch. Und eine Stelle am Rücken, wenn die bemalt wird, ist man sofort tot, offensichtlich. Ja. Aber zum Thema 1 Meter lange Gabel, es gibt ja diese tolle Metapher. Wer mit dem großen Löffel isst, der hat gewonnen. Ja, wie man sich die Hölle vorstellt. In der Hölle essen alle mit Stäbchen, mit 2 Meter langen Stäbchen. Und sie haben so viel Mühe, Sachen sich in den Mund zu stecken, dass sie langsam und qualvoll verhungern. Mhm. Und im Himmel haben auch alle 2 Meter lange Stäbchen, aber sie füttern sich gegenseitig. Das sagt man? Und ich dachte mir, wow, das ist ziemlich rassistisch, dass die Leute in der Hölle Stäbchen haben, um zu essen. Ja, ja. Warum haben die nicht lange Gabeln? Warum sagt man nicht einfach, warum muss man diese Stäbchen dazu bauen? Vor allem, genau, weil Messer und Gabel 2 Meter lang ist auch nicht so mega gut. Und dann noch, warum haben die im Himmel, also wenn der Himmel so gut ist, warum haben die diese 2 Meter Stäbchen-Situation nicht verbessert? Ist eine Metapher. Und vor allem, man kann die Stäbchen da auch, man muss sie ja nicht ganz am Ende anfassen. Nee. Man kann die ja auch wie so eine Feder, wo man dann oben noch so hin und her wackelt. Nur weil die so lang sind, heißt es nicht, dass ihr die benutzen müsst. Man kann mit den Händen essen. Man kann mit den Händen essen. Und in der Regel sind bei so Takeaway-Sachen, kannst du da auch aus der Box direkt essen? Ist eine Gabel dabei? Wenn ich in der Hölle wäre, würde ich ja sagen, fuck. Wenn ich dann zu diesem Essraum gehen würde, wo alle mit diesen großen Stäbchen da rumhandeln würden, würde ich nicht sagen, shit, das ist die Hölle. Ich würde sagen, geil, hier gibt's was zu essen. Ja. Das einzige Problem hier sind die 2 Meter langen Stäbchen. Leute! Und ehrlich gesagt, Mikado, ein mega, großes Mega-Mikado. Ich hab's auch ein bisschen erwartet, dass hier ein paar Dinge nicht so geil sind. Also wenn du schon in die Hölle wenn's kommst. Wenn es nur die Stäbchen sind, gut, ist ein Win für uns. Ich glaube, du hast nirgendwo eine bessere Erwartungshaltung als in der Hölle. Wenn jemand sagt, du bist jetzt in der Hölle, okay. Ich erwarte das Schlimmste. Bin auf alles vorbereitet. Ja. Und dann sagt jemand, okay, du musst dir den ganzen Tag Hitler angucken, wie er mit 2 großen Stäbchen isst. Geil. Geil. Mega cool. Goebbels, der mit seinem lustigen Bart dann irgendwie versucht, sich schön reinzudrücken. Lächerlich. Lächerlich. Oh, die Nürnberger Prozesse. Ich guck mir, glaube ich, Arrested Development und die Nürnberger Prozesse gucke ich mir in regelmäßigen Abständen im Loop noch mal. So einmal pro Quartal. Ja, wirklich. Ja. Das sind die beiden Dinge. Vielleicht The Office, Arrested Development. Vielleicht die erste Staffel Sopranos noch. Ja, True Detective auch. Ja, und auch nur die erste Staffel. Und die Nürnberger Prozesse. Ja. Einfach mal so im Loop. Ja, das stimmt schon. Die Creme de la Creme der Nazi-Führerschaft. Das macht so Spaß, das zu gucken. Weil man kommt nicht, also man kennt sich ja auch selber in Situationen, wo man weiß, Man hat Scheiße gebaut. Ja. Und dann kommt man auf eine Situation, wo man sich rausreden muss. Man weiß eigentlich, der Gegenüber weiß eigentlich auch, man hat nicht recht gerade. Ja. Aber man ist halt in diesem Argumentiermodus, aber man hat eigentlich nicht recht. Und bei denen ist es ähnlich. Es ist vor allem so, wenn sie behaupten, sie sind unschuldig, warum haben sie dann eine Zyankali-Kapsel im Mund? Ja, ja, genau. Ja, jeder von uns. Das hat doch damit überhaupt nichts zu tun. Das ist so ein Nazi-Ding. Hey, das haben wir alle. Wir finden das gut. Das ist auch so wie die Swastika. Das haben wir irgendwo ausgegraben. Das ist völliger Quatsch. Völliger Quatsch. Da muss alles übersetzt werden. Nonsense. Totally nonsense. No, I didn't do it. No, I didn't do it. Und ohne Scheiß, ich habe ein kleines Rätsel gelöst. Warum deutsche Dialoge oft scheiße klingen? Im Vergleich zu englischen Dialogen. Zum Beispiel, oft fällt es auch, wenn Kinder sprechen oder Jugendliche in deutschen Filmen, finde ich, wirkt das oft nicht richtig, weil Jugendliche so nicht sprechen. Das fällt mir besonders in Deutschland auf. Klar, kann man sagen, die Autoren sind einfach schlechter. Aber ich glaube auch, dass es schwieriger ist, deutsche Jugendsprache zu nailen, weil ich glaube, die verändert sich wirklich drastischer als die englische Sprache. Schneller als die amerikanische? Ja, ich glaube schon. Weil ich glaube, die englische Sprache, die ist nicht so ganz so. Also, wenn man sich anguckt, wie damals Englisch gesprochen wurde, zu Nürnberger Prozesszeiten und wie heute Englisch gesprochen wurde, es klingt in etwa gleich. Also klar, also manche Wörter sind anders, manche Wörter kommen dazu, aber so der Redefluss, auch wenn man sich englische Nachrichtensprecher anguckt, irgendwie, das klingt alles sehr ähnlich, englische Reden, aber Deutsch klang damals ganz anders. Bei den Nürnberger Prozessen, die haben ganz, ganz anders geredet, auch viel lauter. Ja. Nein, das habe ich nicht. So haben die gesprochen. Ja. Warum? Also die reden anders. Ich finde, Deutsch hat sich da ganz, ganz gewandelt. Ja. Ich überlege gerade, ob vielleicht auch der Unterschied zwischen normaler Sprache und Jugendsprache im Deutschen größer ist als im Englischen, aber man kennt sich wahrscheinlich einfach nicht so gut aus, wenn man die Sprache nicht so gut spricht. Ne? Also das ist vielleicht so ein bisschen der Kern. Bei jedem unserer Bits am Ende steht, dass wir eigentlich keine Ahnung haben. Ja, ja, ist ja. So bezeichnend. Ja, das ist schade. Es ist einfach schade. Es ist wirklich schade. Hast du eine coole Doku gesehen? Coole Doku. Nee, ich versuche mich gerade so ein bisschen in die ich versuche mich gerade so ein bisschen in die englischen Könige im Mittelalter. Ja, komm, ich höre doch euer Augenrollen bis hierher. Du kannst. Und so ein bisschen Edward II., Edward III., ich krieg so Augenzucken gerade. Ich krieg so und so, bis zu als Reaktion darauf. So. Einfach, es ist, und keine Ahnung, und da gibt es dann so uncoole Dokus, so dann, wo irgendwie die BBC sich Mühe gegeben hat, das möglichst cool zu machen. Und dann sieht alles so aus wie Game of Thrones und so. Und dann gibt es so einen coolen, lässigen Typen, der dann durch die Show führt. Und du denkst dir einerseits, ja, das ist schon unterhaltsam, aber mir bleibt da auch, ach, ich weiß es auch nicht so. Ich bin verloren gerade. Ich weiß nicht, wohin. Aber mir gefallen diese Dokus ganz gut. Also vor allem, weil die wechseln zwischen, wir haben versucht, einen Mittelalterfilm zu drehen. Ja. Und wir haben versucht, eine Doku zu machen. Aber zwischendurch kommen dann halt, also entweder gibt es animierte Strecken, so grafisch gebaute Strecken irgendwie, wenn man dann irgendwie eine Stadt zeigt von oben, wie sie sich gewandelt hat und so. Ist ja viel so Grafikdesign. Und dann manchmal kommen so Live-Roleplay-Sachen, wo dann auch wirklich Schauspieler sich die Sachen angezogen haben. Ja, die sind immer grottenschlecht, die Schauspieler. Ja. Also wirklich, glaube ich, so, sobald du die Schauspielschule beendet hast, sagst du, wenn du gut bist, gehst du irgendwie ans Theater und wenn du schlecht bist, gehst du zu diesen Reenactment-Sachen von geschichtlichen Sachen und du spielst Napoleons Adjutant, der dann irgendwie einfach mit gestelztmöglicher Sprache, weil so hat man früher gesprochen, früher haben die Leute sehr künstlich gesprochen und so, also wie heute schlechte Schauspieler sprechen, so sprachen damals alle. Dirigierenweise. Das ist einfach der historische, noch ein bisschen historische schlechter spielen, Fakt. Vielleicht. Geht noch ein bisschen schlechter. Das hat man rekonstruiert aus alten Manuskripten, wo dann hieß Napoleons Adjutant sprach sehr künstlich und hat mit langen, unnatürlichen Pausen Napoleon Folgendes gesagt. Also auch da wurde das schon versucht einzubauen. Ja. Dass man später versteht, wie man sagt, ist ja tatsächlich interessant, dass es schwer ist zu rekonstruieren, wie Leute früher gesprochen haben, weil es ja keine Aufzeichnungen gibt. Und dann gibt es immer so ein, zwei Historiker von Tausenden und Millionen Menschen, die Latein gesprochen haben, von denen gibt es zwei, die auch so am Rande mal erwähnt haben, wie irgendwas ausgesprochen wird und was sich reimt. Und was irgendwie ein Wortspiel war. Und auf den beiden Deppen basiert alles. Das ist genau wie in der heutigen Sprache, hättest du irgendwie zwei Leute, die dir sagen, ja, damals haben alle so und so gesprochen. Deswegen, ja, historisch akkurat ist immer schwierig. Und unser Lateinlehrer meinte mal, dass Cäsar eigentlich Kaisar ausgesprochen wurde. Das war alles. Das war der Laut, das war dieses Singelsangel. Ja. Kaisar. Ja, okay. Aber danach hat er das nie wieder angesprochen. Hat auch Latein genauso stümperhaft, wie es halt da steht, ausgesprochen. Ich hätte gern das Club-Sandwich, eine kleine Kohle und den Kaisar-Salad, bitte. Ja, gerne. Natürlich. Kriegst dann einen Schlag ins Gesicht, glaube ich. Das ist das, was du dann bekommst. Ja. Ich habe Salat für mich entdeckt. Erstmal gesünder. Was heißt für dich Salat? Blattsalat. Also diese großen Blätter. Ja, Feldsalat. Ja. Ah, nee. Nee. Ich hab gestern versucht, ein neues. Der Default-Salat halt. Also, wie heißt es denn? Es gibt Kopfsalat. Ja, das. Diese Kugeln. M&M's. Ja. Was meinst du? Nee, das war's schon. Das war das Bit. Ich würde sagen, dass ich gestern versucht habe zu kochen. Und ich wollte meine eigene Soße machen. Und ich dachte mir, Soße ist ja im Grunde sehr leicht. Du nimmst Milch, kochst die ein, sodass das Wasser raus ist. Sodass sie anbrennt. Sodass sie nur noch eklig schleimig ist. Ja. Und dann tust du Gewürze rein. Und dann habe ich das gemacht und dann habe ich die Soße probiert und dachte mir, okay, das schmeckt jetzt einfach nur nach dem Gewürz. Und dann dachte ich mir, ja, Moment, aber was ist denn Geschmack? Also was ist denn? Du hast die Grundsatz, du hast die richtigen Fragen gestellt. Also, weil es stimmt schon, du kannst nicht einfach, also zum Beispiel Huhn mit Huhngewürz schmeckt gut. Aber du kannst jetzt nicht einfach nur Wasser mit Huhngewürz essen. So. Also es schmeckt natürlich nach dem Gewürz, aber es braucht schon irgendwo eine Basis. Konsistenz, auch, glaube ich, ein großer. Boah. Also zum Beispiel, warum, also Gewürze an sich haben ja zum Beispiel keine Kalorien oder extrem wenige. So. Das heißt, warum isst man nicht einfach, zum Beispiel Pringles. Was viele Leute machen, sie lecken von den Pringles das Gewürz und runter. Und legen die Pringles dann wieder in die Dose. Eigentlich müsste man das doch machen, weil eigentlich das ganze Fett ist ja in den Pringles. Da ist vielleicht auch ein bisschen was außen rum, so die schwitzen so ein bisschen. Ja, yeah, klar. Aber warum kann man nicht einfach direkt nur das Gewürz essen? Warum kann man nicht einfach so Zimt- oder Pringles-Gewürz in eine Tüte holen und das direkt essen? Ich glaube, weil der Geschmack dann doch da drin ist auch. Ich glaube. Aber wo drin? Du leckst es ja nur ab. Die Pringles. In den Pringles. An sich. Aber muss das Gewürz durch so eine Art Pringles? Fett ist ja auch ein Geschmacksträger. Durch? Ja. Aber ich frage mich, wo trägt es das hin? Also, wohin? Hey! Wo hat es den Geschmack? Leg's mal ab, Fett. Jetzt leg mal den Geschmack wieder hin. Ja. Wo? Das ist auch so ein Ding. Ich meine, also, warum klappt das nicht? Es ist ja so ein klassischer Diätansatz, Sachen zu kauen und dann auszuspucken. Warum macht man das nicht? Warum klappt das nicht? Weil der Geschmack ist ja nur da. Warum? Ich glaube, da setzen auch irgendwann Urinstinkte ein. Der Urinstinkt, der sagt, schluck das jetzt runter. Ja, ja. Kau drauf rum. Kau drauf rum. So funktioniert dein Gehirn? Kau jetzt rum. Kau da. Oh, jetzt schluck runter. Guck dahin. Guck woanders hin. Hey, Stefan. Guck ruckartig woanders hin. Auf jetzt dein anzugucken. Stefan. Guck dahin. Vor allem wie bei Katzen. Guck ruckartig zum Fenster und unterbrich alles, was du gerade machst. Ja. Und lass es nach 2 Sekunden wieder komplett vergessen und mach genau das, was du vorher gemacht hast. Dein Fell selber machen. Fels aber machen und guck zum Fenster. Vor allem dieses klassische Vogel landet auf Balkon und Katze schaut reflexartig an, yeah, macht dann aber nichts. Nee, genau. Also was ist da evolutionär falsch gelaufen? Yeah, yeah, yeah. Dass die Katze ihre Beute sieht, aber sich denkt, weißt du was? Nope. Müder Instinkt. Ich sag, gibt sowas nicht. Weggezüchteter müder Instinkt. Der Instinkt ist nicht mehr, guck dahin, greif's an. Der Instinkt ist eher so, oh, Vogel. Also im Grunde, Faulheit siegt über Instinkt. Weil man kann ja der Katze sagen, also der Katze zusprechen, also der Katze gut zureden. Nein. Du kannst also der Katze, was ist das Gegenteil von absprechen? Also ich spreche dir Kompetenz ab. Zugestehen, ja. Man kann ja der Katze, kommt Leute, in 2 Folgen nochmal, dann haben wir die Grundlagen. Man kann ja der Katze anleihen, dass sie Instinkt gesteuert ist. Aber in dem Fall, Instinkt, töte Maus, töte Vogel, ist einfach so. Maus? Nee, komm, heute nicht, Alter. Ich habe heute schon Katzenfood gegessen. Ich mach das jetzt nicht. Whiskers. Ja. Ich glaube, ich habe eine Katze gesehen, wo ich mir 80% sicher war, dass das die Sheba-Katze war. Und ich wollte ein Foto machen. Die was? Die Sheba-Katze, die auf dem Cover von Sheba ist, auf den Packungen. Das ist ja diese Anthrazit, dunkelgraue, ganz weiche, die so sehr mit dem Hintergrund verschmilzt und sich denkt so, hört die Katze auf? Wo ist der Hintergrund? Also ganz schlecht gewählter Hintergrund. So Neongrün war aus oder was? Ja. Also kann ich nicht nachvollziehen. Und ich dachte mir, das ist die echte Sheba-Katze. Es könnte sein, dass man die echte Sheba-Katze gesehen hat, ohne es bemerkt zu haben. Das könnte wirklich sein. Genau wie du vielleicht häufig das Baby gesehen hast, was auf den Zigarettenpackungen abschrecken soll, stimmt, dass man raucht. Ist das der beste Icebreaker ever? Hey, Süße, schau mal auf deine Zigaretten. Ja, okay, da hat jemand Lungenkrebs. Das ist ein Fremdes, das ist mein nicht. Kind. Ich bin verheiratet. dieser Typen, der da in seine Unterhose schaut, wo drüber steht, Rauchen tötet die Potenz, das bin ich. Rauchen schrumpft das Glied. Ja. Ich rauche aber nicht. Ich bin nur mal. Also ich habe ein kleines Glied, aber ich rauche nicht. Rauchen ist ziemlich cool. Ich rauche auch ein bisschen. Aber nicht so, dass. Verdammt nochmal. Ich habe jetzt gehört, dass man auch Pfefferminz rauchen kann. Also man kann auch uncool rauchen. Man kann alles rauchen. Aber halt, das ist auch gesund wohl. Weil dann kannst du gut, der Hals fühlt sich dann gut an. Vor allem, also ich finde diese ganze Raucherkultur, also Rauchen ist ja sehr mega kulturtheoretisch interessantes Phänomen, weil es war lange cool, dann war es uncool Und jetzt nimmt es so eine Wandlung an, auch durch dieses Vapen. Ich bin jemandem entgegengelaufen, der hat gewaped und sein Vape-Rauch roch nach Zuckerwatte. Also der hatte Geschmacksrichtung Zuckerwatte. Wie sind wir gekommen von dem Marlboro-Cowboy, der irgendwie Pferde einholt, zu Schlumpfgeschmack innerhalb von 20 Jahren? Ja, ja. Und vor allem, ich war neulich hier auf der Fendower Straße in Köln-Ehrenfeld unterwegs, sehr hipper Stadtteil. Und hier wird auch gewaped, was das Zeug hält. Und ich bin einfach hinter einem jungen Mann hinterhergelaufen. Einfach so, er musste in die gleiche Richtung wie ich. Bin hinter ihm hergelaufen und plötzlich fand ich mich in einer Nebelwelt wieder. Ja. Einfach, ich dachte mir, wo bin ich denn jetzt, in dem David Lynch Film gelandet oder so. Plötzlich war überall Rauch und ich konnte nicht anders als einfach husten. Weil einfach alles, es war plötzlich Nebel. Und wenn du halt auf so ein Handy guckst, so morgens und eh noch nicht so richtig in der Welt bist, es war schon heftig, weil da kommt ja auch viel Rauch raus. Aber ich find's auch geil, manche Leute rauchen und der Vapor ist noch mit dem MacBook angeschlossen. Der wird noch so geladen. Ja. Und man zieht so. Ich denke mir, das what? Ist illegales Vapor. Ja, so, ich lade mir das gerade runter. Und gleich in seinen Augen entsteht diese Eieruhr von Windows. Was kann man gleich auch in Cursor durch seine Augen bewegen? Vor allem, das fühlt sich richtig falsch an. Warum ist Rauchen cool? Weil es schädlich ist? Nee. Und weil es eigentlich nicht schmeckt? Naja, gerade im Jugendalter ist es ja schon so, wer hält es aus oder wer muss nicht husten? So, es ist ja schon, weil es eklig ist. Aber das erste Mal rauchen ist ja immer ekelhaft. Und ich glaube, das ist schon so eine Mutprobe, so ein gehörst du zu denen, die sich's trauen. Du fühlst dich nachher schon ruhiger und entspannter. Also Nikotin hat auf jeden Fall eine Wirkung. Ja, klar, aber da kannst du auch ein gutes Buch lesen. Weil das hat sich jetzt. Spießer Podcast? Tatsächlich. Du kannst auch ein ganzes. Eure Eltern empfehlen das Podcast UFO. Der verdammt nochmal uncoolste Podcast der Welt. Habt erst Sex nach der Ehe und trinkt und raucht nicht. Die Nazis haben schon gutes Deutsch gesprochen, oder? Und man kann ja auch ein gutes Buch lesen zur Entspannung. Podcast UFO. Lass das Rauchen sein. Also ich glaube, Rauchen wird völlig zu Absurdum geführt, weil es schmeckt viel zu gut und es ist nicht mehr schädlich. Ich habe jetzt wirklich nochmal True Detective geschaut und ich finde Rauchen so cool, weil du hast halt, also zum einen, das sind ein paar Geräusche, die ich liebe. Ich liebe zum Beispiel auf dem, wenn Leute auf dem Handy tippen, dieses, wenn sie schreiben, das finde ich ein super schönes Geräusch. Und ich finde toll, wenn man in Filmen so ein richtig toll aufgenommenes Rauchen hat. Ja. Wenn das so, wenn du quasi hörst, wie das sich das entzündet. Ja, das ist Knistern. Knistert so leicht. Ja. Ganz toll ist in dem Original-Verblendung-Film, wenn Lisbeth Salander raucht, klingt das mega. Da würde ich sofort anfangen zu rauchen. Und bei True Detective ist es auch so geil. True Detective, ich konnte True Detective echt lange. Es hat mir körperlich wehgetan, weil er wirklich raucht und er zieht den Rauch ein und atmet den dann nochmal so ein. Also dieses inhaliert, wirklich harte, auf Lunge gnadenlose Rauchen. Und dann spricht er, glaube ich, ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber so automatisch so ein Southern Accent. Ja. Er kommt ja auch, glaube ich, aus Texas also, im Moment. Aber so cool. Es ist wirklich mega cool. Vor allem, du hast halt diese Figur, der du einfach ansiehst, dass sie einfach all in geht. Einfach so dieses, ich rauche nicht nur, mir ist es, also ich mache wirklich, bis ans Ende, wo ich mir denke, der arme Matthew McConaughey, der hat einfach 30 Takes immer wieder wirklich eine Zigarette nach der anderen auf Lunge raucht. Der muss durch sein. Der braucht keine Maske, denn der sah danach so, die Haare waren direkt lang und vergilbt. Sofort. Wieder drei Tags lang und vergilbt. Aber er hat aber auch keine echten geraucht. Und deswegen denke ich mir, das finde ich manchmal schon ziemlich cool. Und das ist auch, glaube ich, eine Mischung aus, man fühlt sich ein bisschen besser. Du hast vor allem dieses ab und zu rausgehen, das ist wirklich ganz cool. Und Raucher sind automatisch Socializer. Müssen die sein. Weil du halt immer diese also ich finde es geil, mit Rauchern abzuhängen, weil du hast wie so Werbepausen, wo man sich immer neu sammeln kann, was will ich gleich mit ihm besprechen, weil er ist gerade draußen am Rauchen und hat immer so, will ich jede halbe Stunde, da kurz raus seine Rauchen, kommt dann wieder. Du hast also immer so eine Pause mit ihm, mit einem Raucher. Du kannst immer dann nochmal sammeln, was willst du mit ihm besprechen und du kannst wie so eine kleine Show mit ihm abfahren. Top-Tipp für Nichtraucher, Toilette. Meine Werbepause ist die Toilette. Oh, einfach mal schön, alle 15 so Minuten einfach kurz sagen, hey Leute, ich bin kurz raus. Es ist so gut, ne? Zack, mal kurz irgendwie noch mal ein paar Gags nachschlagen, irgendwie im Notizblock. Einfach ein paar Themen. Ich bin viel zu lange immer auf der Toilette. Es ist so eine coole Welt, es ist so eine Parallelwelt. Draußen hörst du die wummernden Bässe, die schreienden Mädchen, die grölenden Jungs. Es gibt auch viele coole Filmszenen auf Toiletten. Es ist immer so, du hast auf dem Dancefloor hast du immer diese relativ langweiligen Montagen, so dieses Dancen und krass, und dann hast du so ein Strobolicht oder irgendwie sowas. Und dann hast du, ich glaube, es gibt keine einzige Clubszene, die nicht nahtlos an eine Club-Toilettenszene anschließt. Weil, was sollst du machen? Wir gehen in den Club rein und sind direkt wieder raus. Also das ist ja doof. Du musst ja irgendwo, du musst im kurz Club Pause kannst du machen. Nicht reden. So. Du musst kurz Urlaub haben vom Club. Ja, und dann bist du direkt in der Toilette oder hast du die und dann kannst du irgendwie so die schminken so sich dann nochmal alle. Das ist wie ein Kurzurlaub, finde ich. Also das ist halt so was ganz Erholsames. Ich glaube, man geht auch nur in den Club, um auf die Clubtoilette zu gehen. Weil da ist so dieses, du kannst es, glaube ich, besser genießen, wenn du nicht direkt drin bist, sondern wenn du so von außen so ein bisschen. Ja, du bist kurz für dich, du kannst kurz durchatmen, du kannst kurz sagen, was, ich habe gerade zu Barbie Girl getanzt. Du kannst in dich gehen, hinterfragen, was du gerade gemacht hast, bist für dich alleine auf dich gestellt. Und dann ist die Frage, also wie gehst du mit Toiletten um, öffentlichen Toiletten? Also jetzt ist die Frage, gut, Nummer eins und Nummer zwei, aber führen wir uns mal da durch. Darüber haben wir noch nie gesprochen. Komm, wir gehen mal in die Abgründe. Ja. Öffentliche Toiletten haben oft Probleme. Also erstmal, ich setze mich hin auf die Toilette, dann mache ich zunächst, nehme ich das Klopapier und mache dann 3, 2. Das ist die, also für die längliche Seite habe ich 3 Klopapierblätter. Ja. Da unten 2, auf der anderen Seite wieder 3. Das habe ich noch nie gemacht. Nein? Bei mir gibt es einmal den gegen den Uhrzeigersinn, den doppelten gegen den Uhrzeigersinn. Du machst also sauber? Abwischen. Ja, ja. Ich lasse die drauf liegen und setze mich dann auf die Toilette. Nee, das meine ich. Nein? Nee. Das finde ich interessant. Es kommt auf die Toilette an, wenn es bringt halt auch nichts. Nee, weil sobald du dich draufsetzt, verrutscht auch alles und dann fällt das halt so rein. Auch alles halt, alles passt alles nicht so richtig. Das ist nicht so. Und dann, wie viele Lagen nimmst du? Weil es ist ja immer zu dünn. Eine ganze Menge, 20 würde ich sagen. Ich finde aber das Allerwichtigste bei öffentlichen Toiletten ist, mir geht es gar nicht um Hygiene, mir geht es gar nicht um Klopapier, mir geht es darum, ob Haken sind, dass man seine Sachen aufhängen kann. Ich nehme lieber ein dreckiges Klo mit Haken als ein sauberes ohne Haken. Ich finde das ein Commitment, aber dann, also Haken ist ein Commitment. Ich habe immer meinen Rucksack dabei, ich habe immer eine Jacke dabei. Aber dann sagst du, du willst es längere Zeit verbringen. Naja, wenn ich einen Rucksack dabei habe und eine Jacke dabei habe. Stimmt, den kannst du nicht aufbehalten. Und deswegen ist immer so, dann hast du teilweise diese zerbrechlichen Haken, wo ich nicht weiß, kann ich da jetzt mein Rucksack dranhängen, bricht das ab? Was mit der Jacke? Die ist doch ganz schwer geworden, es regnet draußen. Jetzt ist ein bisschen vollgesaugt. Und immer der Double-Check, ob du wirklich abgeschlossen hast. Immer der Double-Check. Immer Double-Check. Immer nochmal zweimal dagegen treten, laut schreien. Ich bin hier drin! Besetzt! Ja. Ja. Es stimmt schon. Toiletten. Vor allem, und du weißt genau, ich komme noch einmal wieder heute Abend. Ich komme noch einmal wieder auf die Toilette und dann kann ich gehen. Findest du, ich weiß, ich bin wirklich so unsozial, dass ich wirklich so, ich liebe das zu gehen. Ja. Sobald es sozial akzeptiert ist zu gehen, der Moment, wo man rausgeht aus dem Club, die frische Nachtluft einatmet und dann nach Hause kann. Es ist echt so. Alle lassen einen in Ruhe. Man muss noch ein paar Leuten sagen, ich muss jetzt nach Hause. Leute fragen, bleib da noch ein bisschen. Wo man denkt, okay, du willst mit jemandem abhängen, der offensichtlich nach Hause will. Und sie auch fragt, warum fragst du mich jetzt noch mal? Man hat mit allen gesprochen. Alle haben sozial akzeptiert, dass du jetzt nach Hause gehen kannst. Besser Moment. Ja, ich glaube, das ist auch der einzige Reiz für mich an solchen Partys. Der Thrill, dass jetzt gehe ich nach Hause. Ah. Und vor allem, bei mir war es letztens so, ich war wirklich auf eine Party eingeladen und ich dachte, da gäbe es was zu essen. Und deswegen habe ich davor nicht gegessen. Und dann komme ich da an und merke, es gibt nichts zu essen. Und ich hatte Hunger. Und dann dachte ich mir wirklich, 10 Minuten, nachdem ich gekommen bin, dachte ich, hey Leute, ich hole mir kurz was zu essen und komme dann wieder. Du bist nicht wieder war draußen und dachte mir, ja, ich gehe nach Hause. Ich kann jetzt gehen. Geil. Du bist schon draußen. Und ich bin schon draußen und ich habe jetzt eine Entschuldigung für eine Stunde. Also ich gehe irgendwie, hole mir einen Döner oder sowas. Und ich kann einfach gehen und bin einfach nicht mehr dabei. Bei mir ist, wenn ich in den Club gehe, 2% Spaß, 3%, komm, wir machen das einfach ironisch. Ich nehme eine Persona an, irgendwie so komische Comedy-Bit, so Rab in Gefahr-Ideen, die man hat, wie man den Abend verbringen könnte. Und 95% Weiber. Und 95% Titten, Baller, Bum, Bum. Nee, und 95% Ausreden überlegen, um jetzt maximal früh wieder nach Hause gehen zu können. Ja. Was ist der früheste Moment, an dem man gehen kann? Ich glaube, 10 Minuten ist wirklich zu früh. Ich glaube, das habe ich. Oh, das war mal so geil. Da bin ich reingegangen, direkt irgendwie. Einmal kam ein Kumpel von mir nicht rein. Mega. Ah, yes! Einmal wurde eine Freundin von mir direkt das Portemonnaie geklaut, wo ich mir dachte, yes! Und das waren so die besten. Das waren die besten Ausgehabende. Wirklich der schönste Satz, den es. Also, vielleicht. Der zweitschöne Satz ist, ihr Kind wurde wiedergefunden. Das ist okay, guter Satz. Guter Satz, hört man gerne. Aber der schönste Satz, und der ist in vielen Kontexten anwendbar, und deswegen liebe ich ihn so, der schönste Satz ist, ja, das lohnt sich jetzt auch nicht mehr. Oh. Yes, es lohnt sich nicht mehr. Yes. Vor allem, es heißt, gefasste Pläne werden auch. Also dieses, ja, wir wollen am Wochenende in die Berge fahren, und dann, oh nein, am Samstag regnet's, wollen wir am Sonntag noch fahren? Ja, das lohnt sich jetzt auch nicht mehr. Yes. Machen wir weiterhin nichts. Oder einfach so, du kommst in den Club nicht rein. Sollen wir jetzt noch mal auf die andere Stadtseite fahren, um in den anderen Club zu gehen? Ja, das lohnt sich jetzt auch nicht mehr. Bist du häufig der, der das sagt? Nein! Das darf man nicht. Eben nicht, weil du willst ja auch nicht als der wirken, der unbedingt willst. Aber wenn es jemand anders sagt, ist einfach so, oh, die Götter reißen den Himmel auf und der Engelschor erschallt zu den Worten. Ja, das lohnt sich jetzt auch nicht mehr. Vor allem, dann gab es so eine Clubsituation. Ich weiß seit Jahren nicht mehr im Club, aber da habe ich dann zu mich mal. Ich glaube, die heißt jetzt wieder Disco übrigens. Ja, kann gut sein. Habe ich mich aufgerafft, irgendwie zu einer Begleitung zu sagen, ja, ich habe gar nicht richtig Bock. Bei mir habe ich auch so gesagt, wie, eigentlich geht es mir dann immer darum, wann ich wieder gehen kann. Und sie so, ja, ich auch. Aber bei mir ist es genauso. Und dann haben wir den anderen Kumpel gefragt, der dabei war. Der hatte auch keine Lust. Und dann dachte ich mir auch so, was ist denn eigentlich? Hat die irgendwer Lust auf Club? Es ist eine interessante Frage. Ich glaube, ja. Hat irgendwer der DJ Bock? Hat er Bock auf die Songs, die er gerade spielt? Ja. Hat die Bartenderin? Niemand hat gerade Lust, hier zu sein. Sorry, ganz kurz. Einmal, Don't Drink and Drive gilt weiterhin. Aber hat hier irgendjemand wirklich Bock zu sein? Können alle Singles kurz einfach aufzeigen und dann sich irgendwie. Holt euch Tinder. Holt euch Tinder, dann. Und der Rest, eigentlich können wir. Wollen wir aufhören? Zu. Lassen wir es zu. Hat jemand Bock? Ihr hättet dann in einer Stunde noch Coupons bekommen für diesen Burgerladen, der neu aufgemacht hat, gebe ich euch jetzt. Und ansonsten spiele ich euch raus zu einmal Sunny Girl. Einmal Barbie Girl. Barbie Girl? Es braucht nicht viel, um DJ zu sein. Ein weiterer Ohrwurm. Furchtbarer Song. Ja, aber das ist wirklich so Club Life. Aber jetzt, vielleicht war das most relatable Bit, was wir jemals gemacht haben. Vielleicht hat es aber auch niemand verstanden, weil es alle immer anders sehen. Aber ich glaube, das ist tatsächlich ein Ding. Ich glaube, so Leute reagieren. Ich glaube, Clubs sind einfach dazu da, um. Gibt's denn für die nächste Mating-Ritual. Gibt es denn Statistiken darüber, ob mehr oder weniger Leute jetzt in Clubs gehen heutzutage oder so? Gibt's da Statistiken? Nee, ich glaube, das wird, glaube ich, nicht untersucht. Es wird untersucht, ob mehr Leute rauchen, ob mehr Leute Drogen nehmen, aber so Clubs. Es wird nicht untersucht, was jemandem wehtut, glaube ich. Das ist ein echt interessanter Satz. Und ein sehr falscher Satz. Oder nichts, was Geld macht. Oh. Nee, ich glaube, es gehen ähnlich viele in Clubs, weil das ist halt so. Ich glaube, man macht es ja aber lustig auf dem Discovery Channel, wenn man mal Tiere sieht, die tanzen oder irgendwie ihr Federkleid ausfahren bei so einem Brunft-Tanz. Aber ich glaube, nichts anderes machen Menschen. Man tanzt, um den Partner zu finden, mit dem man dann den Geschlechtsakt vollzieht oder halt dann zusammenkommt auf lange Zeit. Ich habe gestern 200 Gramm Penne weggeworfen, weil die Soße einfach scheiße war. Weil es nicht funktioniert hat. Und ich dachte für einen kurzen Moment, soll ich die jetzt abwaschen und die Penne so essen? Wie so ein Mülleimer. Also wirklich wie so ein einfach Klappe auf, rein damit, keine Ansprüche, Wahnsinn. Keine Erwartungen. Ich habe die weggeworfen. Lässt du im Restaurant Dinge zurückgehen? Nein, nie, oder? Würde ich niemals machen. Vor allem, ich denke mir doch. Also erstmal habe ich eh schon kein Vertrauensverhältnis zu den Leuten im Restaurant. Ich will sehen, wie man mein Essen macht. Deswegen finde ich Dönerladen auch eigentlich das Beste. Ja. Also McDonald's, das ist alles immer so, was habt ihr mit meinem Burger gemacht? Wo kommt der her? Die Schwelle zu ins Essen spucken ist so niedrig. Ja. Für jeden. Du musst so wenig Aufwand betreiben, um jemandem das wirklich alles zu versauen gerade. Und neulich war ein Haar in meinem Essen. Bei Foodora. Da habe ich einfach so ein großes Haar rausgefischt. Und dann habe ich einfach weitergegessen, weil ich dachte, was soll ich jetzt tun? Ja. Das nicht essen? Ja, und ein Haar ist jetzt, also das ist jetzt auch nicht, ist das jetzt super unhygienisch, ein Haar? Ja, ich dachte, das Haar war halt auf dem Kopf, also ein Stück Hand wäre schlimmer. Ja, am Kopf ist nichts. Selten, dass man mal mit dem Kopf irgendwie wo ist. Naja, aber in einem niedrigen Raum. Bitte war nicht vorher in einem niedrigen Raum. Aber wenn so ein Stück Hand oder so ein Stück Fingernagel, das wär widerlich. Mir fehlt einfach Ekel. Ich glaube, also vielleicht bin ich evolutionär weiter als ihr. Weil vielleicht evolutioniert sich Ekel irgendwie raus aus dem Menschen. Vielleicht bin ich eine Mutation, die einfach keinen Ekel hat. Und wenn das gut läuft, dann haben irgendwie in der Zukunft alle keinen Ekel. Man muss ja manchmal so als Evolution mal was raushauen und einfach sagen, so pass auf, du kriegst mal Flügel, wir gucken mal, ob es läuft. Und wenn es läuft, dann haben es alle. Wo sind die Menschen mit Flügeln? Ja, irgendwo in, weiß ich nicht. In Anden. In anderen fremden Ländern. In den Anden. Im Allgäu. Was ist das? Und mir fehlt auch einfach Ekel. Deswegen kann ich da, ich finde so ein Haar im Essen auch nicht schlimm. Fingernagel? Was findest du schlimm? Wann würdest du Essen zurückgeben gut. lassen? Das, also wenn man drüber nachdenkt, auch nicht. Aber das war wahrscheinlich schon auf dem ersten Moment. Ich würde dann halt so in einem Radius von 2 Zentimeter, so einen guten Esslöffel, würde ich um den Fingernagel rum kontaminieren und dann weiter essen. Isst du erst das Gute auf dem Teller oder erst das, also das Perfekte? Also ich lasse immer, meistens esse ich immer den, erstmal esse ich den Salat weg und so, alles, was nicht so geil ist. Und dann lasse ich mir das Steak mal zum Ende. Ja, auf. Erst das Schlechte. Von Schlechtem. Erst das Schlechte, ne? Ja. Und dann zum Guten. Damit das Gute kalt ist. Weil kalt ist besser als warm. Und damit hätten wir das auch geklärt. Ja. Schön. Stefan Tietze, vielen Dank, dass du diese Woche wieder Zeit genommen hast. Wir gucken mal, wann wir die große Gute Arbeit Originals, sag ich mal, die große All-Star-Talk-Runde starten. Aber das wird vielleicht bald kommen, aber wie ihr uns kennt, wahrscheinlich nicht vor 1,40. Folge 200. Mal gucken. Ansonsten auch vielen Dank natürlich wieder an den User, der uns das Intro ja. Für diese Woche gegeben hat. Lars. Vielen Dank, Lars. Vielen Dank, Lars. Und nee, nicht Lars, oder? Ich weiß es nicht. Chris, vielen Dank, Chris. Cool. Vielen Dank an Chris für dieses fantastische. Das ist eine mega gute Idee, dass du immer den Namen in den Dateinamen schreibst. Ja. Das ist eine gute Idee. Ja. Cool. Ja, kommt gut durch die Woche. Haut rein. Anlagetipp Gold dieses Mal. Anlagetipp Gold. Mach's gut. Alles klar. Ciao, mach's gut. Das ist wie ein Magazin, wo hinten so eine Finanzsection auch ist. Und noch eine Werbung von irgendwie Rolex. Ciao. Und wir heben ab. Ciao.